Ja, Sie reden immer vom Frieden, Frieden, Frieden, Frieden, Frieden. Als ob das eine Erfindung von Ihnen wäre. Herrgott nochmal, wer will denn sowas nicht? Frieden. Aber da haben Sie sich auch mal vorgestellt. Sie wachen morgens auf, öffnen die Schlafzimmertüre nach draußen, die Sonne scheint, Sie recken sich. Da sehen Sie, mitten auf Ihrem englischen Rasen steht ein russischer Panzer. Da hilft es Ihnen überhaupt nichts, wenn Sie rufen, runter von meinem Rasen. Und zwar schnell, dabei, dabei. Wetten, dass der bleibt? Klettert vielleicht sogar aus der Luke. Stellt sich oben drauf, schifft den Mohnbogen in den Swimmingpool. Wollen Sie so einen Frieden? Ja, Sie nennen sowas Hirngespitzte. Hören Sie zu, ich kenne den Russen. Sommer 41 bis nach Stalingrad. Übrigens war das ein schwerer Fehler vom Hitler. Wir hätten damals weiter geradeaus direkt nach Moskau durch. Der Zangengriff von Norden und von Süden, der war grundfalsch. Und nach dem Kriege, danach zweimal da gewesen, mit Neckermann herumgereist, auf alten Spuren sozusagen. Ganz ordentlich wieder aufgebaut. Alles nicht mehr ganz so primitiv wie damals. Trotzdem, der Russe hat sich nicht geändert. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe überhaupt nichts gegen ihn. Ich sage nur, der Russe ist ein Bär. Gutmütig und bequem, aber auch unberechenbar und sehr gefräßig. Man muss ihm furchtlos gegenübertreten. Vor der Neutronenbombe war der Angst. Vor der Versaftung. Sowas mag er nicht, der Meister Petz Ivan Ivanovich. Jetzt soll er doch mal aus der Höhle kommen. So, wenn's nach Ihnen ginge, da wären wir seinen Prankenschlägen schutzlos ausgesetzt. Herrgott nochmal, begreifen Sie doch endlich. Diesmal sind wir nicht allein. Diesmal ist der Ami doch auf unserer Seite. Und mal sehen, was er dann für Augen macht, der Ivan. Wenn auf einmal NATO-Panzer auf dem Rasen stehen. In unserem Königsberg. Denken die Leute von gestern wieder an morgen.